Dies sind die Priester und Leviten. Sie kamen mit Serubabel und Jesua. Ihre Namen waren Seraja, Jeremia, Esra, 2. Weitere Namen waren Amaja, Maluch, Hattus. 3. Sechania, Harim, Meremot waren auch Priester. 4. Iddo, Ginnetoi, Abia waren auch Priester. 5. Miamin, Matja, Bilga waren auch Priester. 6. Semaja, Jujarib, Jedaja waren auch Priester. 7. Salu, Amok, Hilkia und Jedaja waren auch Priester. Sie waren wichtige Priester zur Zeit von Jesua. 8. Das waren die Leviten, Jesua, Binui, Kadmiel, Serepja, Juda, Matanja. Matanja und seine Brüder sangen Lieder des Dankes. 9. Uni und seine Brüder sangen auch. Sie sangen im Wechsel mit den anderen. 10. Jesua hatte einen Sohn namens Joachim. Joachim hatte einen Sohn namens Eliasib. Eliasib hatte einen Sohn namens Jojada. 11. Jojada hatte einen Sohn namens Johanan. Johanan hatte einen Sohn namens Jadua. 12. Zur Zeit von Joachim gab es wichtige Priester. Meraja war für Seraja zuständig. Hanania war für Jeremia zuständig. 13. Mesulam war für Esra zuständig. Johanan war für Amaja zuständig. 14. Jonathan war für Maluchi zuständig. Josef war für Sebania zuständig. 15. Adna war für Harim zuständig. Helkai war für Meraju zuständig. 16. Sacharja war für Edo zuständig. Mesulam war für Ginneton zuständig. 17. Sichri war für Abia zuständig. Ein anderer war für Minjamin zuständig. Piltai war für Moadia zuständig. 18. Samua war für Bilga zuständig. Jonathan war für Semaja zuständig. 19. Matnai war für Jojarib zuständig. Uzi war für Jedaja zuständig. 20. Kalai war für Salai zuständig. Eber war für Amok zuständig. 21. Hasabja war für Hilkia zuständig. Netanel war für Jedaja zuständig. 22. Mann schrieb die Namen der Priester auf. Das geschah zur Zeit von Eliasib, Jojada, Johanan und Jadua. Es ging bis zur Zeit von König Darius aus Persien. 23. Mann schrieb auch die Namen der Leviten auf. Sie waren im Buch der Geschichte. Das ging bis zur Zeit von Johanan. Johanan war der Enkel von Eliasib. 24. Wichtige Leviten waren Hasabja, Serepja, Jesua, Binui, Kadmiel. Ihre Brüder sangen Lieder des Lobes. Sie sangen im Wechsel, wie König David es wollte. David war ein Mann Gottes. 25. Matanja, Bakbukja, Obadja, Mesulam waren auch Leviten. Talmon und Akkub waren Torhüter. Sie bewachten die Lagerräume an den Toren. 26. Diese wichtigen Männer lebten zur Zeit von Joachim. Joachim war der Sohn von Jesua. Sie lebten auch zur Zeit von Nehemia. Nehemia war der Statthalter. Esra, der Priester, war auch da. 27. Die Mauer von Jerusalem wurde fertig. Man feierte das Fest der Einweihung. Man holte Leviten aus vielen Orten. Sie sollten in Jerusalem singen und spielen. Sie spielten mit Zimbeln, Harfen und Zithern. 28. Sänger kamen aus der Gegend um Jerusalem. Sie kamen auch aus den Dörfern der Netophatiter. 29. Sie kamen auch aus Beth Gilgal, Geba und Asmavet. Die Sänger wohnten in Dörfern um Jerusalem. 30. Die Priester und Leviten reinigten sich. Dann reinigten sie das Volk. Sie reinigten auch die Tore und die Mauer. 31. Ich ließ die Führer von Juda auf die Mauer gehen. Ich machte 2 große Gruppen von Sängern. Eine Gruppe ging auf der Mauer nach rechts. Sie gingen zum Misttor. 32. Hosaja und die Hälfte der Führer von Juda folgten ihnen. 33. Asaja, Esra und Mesulam waren auch dabei. 34. Juda, Benjamin, Semaja und Jeremia waren auch dabei. 35. Einige Priester hatten Trompeten. Zacharja war auch dabei. Er war der Sohn von Jonathan. 36. Seine Brüder waren Semaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Juda, Hananil. Sie spielten Musikinstrumente von König David. Esra, der Schriftgelehrte, ging vor ihnen her. 37. Sie gingen weiter zum Quelltor. Sie stiegen die Stufen der Davidsstadt hinauf. Sie gingen über Davids Palast. Sie gingen bis zum Wassertor im Osten. 38. Die zweite Gruppe von Sängern ging nach links. Ich und die andere Hälfte des Volkes folgten ihnen. Wir gingen auf der Mauer über den Ofenturm. Wir gingen bis zur breiten Mauer. 39. Sie gingen über das Ephraimtor und das Tor der Altstadt. Sie gingen über das Fischtor, den Turm Hananel und den Turm Mi. Sie gingen bis zum Schaftor. Sie hielten am Gefängnistor an. 40. Beide Gruppen von Sängern standen am Tempel Gottes. Ich und die Hälfte der Führer waren bei ihnen. 41. Die Priester Eliakim, Maseia, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Zacharja, Hanania hatten Trompeten. 42. Maseia, Semaja, Eliasar, Uzi, Johanan, Malchia, Elam und Esa waren auch da. Die Sänger sangen laut. Israja war ihr Leiter. 43. An diesem Tag brachten sie viele Opfer dar. Sie waren sehr froh. Gott hatte ihnen große Freude gegeben. Frauen und Kinder freuten sich auch. Man hörte die Freude in ganz Jerusalem. 44. Zu dieser Zeit gab es Männer für die Vorratsräume. Dort sammelte man Gaben für Gott. Das waren Opfer, erste Früchte und Zehntel. Diese Gaben waren für die Priester und Leviten. Die Menschen in Juda freuten sich über die Priester und Leviten. 45. Die Priester und Leviten dienten Gott. Sie reinigten auch alles. Die Sänger und Torhüter dienten auch. Sie taten es, wie David und Salomo es wollten. 46. Schon früher sang man Lieder für Gott. Das war zur Zeit von David und Asaf. Asaf war der Leiter der Sänger. 47. Alle Israeliten gaben Gaben für die Sänger und Torhüter. Das geschah zur Zeit von Serubabel und Nehemia. Sie gaben genug für jeden Tag. Sie gaben die Gaben den Leviten. Die Leviten gaben dann einen Teil an die Priester.